Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Die AfD hat am Wochenende einen Schlag in die digitale Magengrube hinnehmen müssen. Die Satirepartei Die Partei hat nämlich das gemacht, was rechte Trolls auch gerne machen, die Accounts von 31 rechten Facebook-Gruppen gehackt und übernommen. Laut Die Partei-Propagandaminister Shahak Shapira eine Verbesserung für die Mitglieder. Mein Team und ich haben die Gruppen vor 11 Monaten infiltriert. Nun übernehmen wir die Macht. Das ist eine gute Nachricht für Sie, denn von nun an werden Sie ausschließlich von echten Menschen verarscht. Tja, und nicht mehr von Robotern, muss man dazu sagen, denn die Accounts wurden demnach bisher von Bots gespeist. 180.000 Mitglieder sollen da betroffen sein. Schönen guten Tag, Herr Shapira. Hallo, ich hab gleich eine Frage. Wie kommen Sie darauf, dass wir die gehackt haben? Naja, Sie haben doch die übernommen und damit irgendwie das gemacht, was die auf keinen Fall wollen, nämlich ihre eigenen Inhalte darauf verbreitet, oder? Ja, aber haben Sie nicht gehackt? Naja, wollen wir nicht so ganz genau sein. Sie haben sie übernommen, Sie haben sie infiltriert. Was genau wollten Sie denn mit der Aktion erreichen? Naja, ich kann ganz genau sagen, dass wir sie nicht gehackt haben. Aber was wir erreichen wollten, war zum einen dieses Netzwerk irgendwie nicht so ungestört weit machen lassen und auch zeigen, was für eine Manipulation da stattfindet und wie Menschen da einfach von mit Hilfe von Fake Accounts und irgendwelchen Algorithmen ganz klar manipuliert werden. Mhm. Wo haben Sie die Information her, dass es in jedem Fall Algorithmen waren und Bots? Naja, wir haben ja die Daten zu dem Postingverhalten von diesen Profilen. Dass es Fake-Profile waren, ist ganz einfach rauszufinden. Die benutzen nämlich alle Profilbilder, die sie von russischen Fitnessmodels klauen. Ich weiß nicht, warum russische Fitnessmodels, aber irgendwie ist das Ding. Und man sieht auch in dem Video, was ich gemacht habe, dass man, also der postet irgendwie ein Profil innerhalb von wenigen Minuten an 31 Gruppen. Da kann man schon vermuten, dass da ein Algorithmus dahinter steht. Mhm. Und Sie haben diese Gruppen nun umbenannt. Zum Beispiel heißt die Gruppe täglich mehr Salafisten, jetzt durch Ihre Intervention täglich mehr Fisten. Und die Gauland-Fangruppe ist jetzt die Boateng-Fangruppe. Ist aber eigentlich klar, dass die Facebook-Gruppenmitglieder da jetzt ganz schnell kündigen werden und neue Gruppen gründen, oder? Das mag sein. Aber das ist eine gute Gelegenheit für uns. Also wir bei der Partei haben nicht so viele tolle Facebook-Gruppen. Und da sind wir natürlich dankbar für die AfD, dass sie uns all diese tollen Gruppen jetzt vorbereitet haben, die wir jetzt benutzen können für unseren Wahlkampf. Herr Shapira, das war ja ein Haufen Arbeit. Sie haben sich da über Monate in diese Gruppen eingeschlichen. Wie sind Sie genau an die Administratorrechte gekommen? Nicht durch Hacken, wie wir schon festgestellt haben. Wir haben uns die geben lassen. Wir waren sehr hartnäckig und haben uns das sozusagen hochgearbeitet. Ich nehme an, dass Sie so sehr auf dem Nicht-Hacken bestehen, weil es sonst strafrechtlich relevant wäre, oder? Nee. Also ja, mag sein. Aber ich bestehe darauf, weil es einfach die Wahrheit ist. Ist die Wahrheit nicht so wichtig? Mhm. In den Facebook-Kommentaren auf Ihrer Seite ist nun von rechter Seite zu lesen, Geschlossenheit müsse die Gegenstrategie heißen, also zusammenstehen gegen den Feind. Auch Netzaktivist Sascha Lobo meint, die Aktion könnte kontraproduktiv gewesen sein, weil jetzt die AfD kurz vor der Wahl noch mal ganz eng zusammenrückt und sich gegen solche Feinde zusammenzuschließen. Sehen Sie das auch so? Wie kann das für die AfD produktiver sein, wenn sie näher zusammenrücken? Also klar kann es das sein. Aber es, ja, nee, das bezweifle ich. Dass die AfD da Kräfte bündelt auf hoher Ebene, ist ja nicht so, dass jetzt Bernd Höcke plötzlich mit Frauke Petri Frieden schließt, weil wir ein paar Facebook-Gruppen weil da die Macht übernommen haben. Das bezweifle ich. Man kann halt den Opfermythos pflegen. Ja, aber das ist ein Mythos, was die AfD schon immer fährt. Da brauchen wir nicht ihre Gruppen zu überwerfen, damit sie sich in die Opferrolle reinfinden. Das konnte die AfD schon sehr gut. Das sind immer die anderen schuld. Mhm. Und ich finde, dass die Ansprache, natürlich ist die Partei immer eine Satirepartei, Aber die Ansprache, die den Ton, den wir da getroffen haben, ist nicht, also es ging wirklich darum, mit diesen Menschen auch da sachlich zu sprechen und ihnen zu sagen, hey, ihr werdet verarscht hier, lasst euch, klar, es ist bisschen, es ist nicht so sachlich zu sagen, lasst euch doch von echten Menschen verarschen, wie von uns. Aber ich glaube, die Botschaft, die rüberkommt, das ist ja auch keine Schuldzuweisung, weil ich finde, ich habe das sehr verständlich im Video dargestellt, wie man da reingerät. Und von daher, ja, wenn da jemand sich als Opfer betrachtet, dann möchte er das, glaube ich. Die Partei hat rechte Facebook-Gruppen unterwandert, um korrigierend auf die Gedanken verblendeter Menschen einzuwirken. Das ist ein Zitat von der Partei. Das war Propagandaminister Shahak Shapira. Besten Dank für das Gespräch.